Die jugoslawische Presse hat heute zum ersten Mal Informationen über die Verhaftung des Schriftstellers Michailow veröffentlicht, die am vergangenen Montag erfolgt war. Die Anhänger des Schriftstellers haben inzwischen eine beabsichtigte Zusammenkunft zur Gründung einer Oppositionszeitschrift abgesagt. Der amerikanische Mondsatellit Lunar Orbiter, der sich auf dem Flug zu dem Erdtrabanten befindet, hat Navigationsschwierigkeiten. Wie in Cap Kennedy von einem Sprecher mitgeteilt wurde, hat sich das Navigationssystem nicht fehlerfrei auf den Leitstern Canopus eingestellt. Durch Fernsteuerung von der Erde aus soll versucht werden, den Flug des Satelliten zum Mond zu korrigieren. Bereits gestern, wenige Stunden nach dem Start der Rakete, wurde eine erste Korrektur der Flugbahn vorgenommen. Ziel des Versuches ist es, Lunar Orbiter auf eine Umlaufbahn zu dem Erdtrabanten zu bringen, wobei Fernsehaufnahmen übermittelt werden sollen. Die amerikanische Raumfahrtbehörde erhofft von dem Experiment neue Aufschlüsse über mögliche Landeplätze für Astronauten. Weltraumfotos und Satellitenmessergebnisse können oft nur noch zu einem Bruchteil ausgewertet werden. Ein amerikanischer Forscher erklärte, genau funktionierende Weltraumkörper seien so schnell entwickelt worden, dass es an ausgebildeten Wissenschaftlern fehle, die die Messergebnisse überprüfen könnten. Nach Darstellung des Forschers hat ein amerikanischer Wettersatellit allein mehr als 250.000 Fotos zur Erde gesandt. Davon wurden nur wenige tausend analysiert. Die Zahl der Fernsehteilnehmer in der Bundesrepublik betrug am 1. August 12,2 Millionen. Nach Mitteilung der Bundespost sind in den letzten 3 Monaten 200.000 Neuanmeldungen erfolgt.